LED, Linse, DMD, Objekt, Fotodiode. Das ist das Blockschaltbild. Nur Muster, nur Licht, nur ein Signal. Ghost Imagine beginnt. Wir projizieren Muster hell und klar. Ein Detektor zählt, was unsichtbar war. Kein Pixel, kein Objektiv. Nur Algorithmen, so einfach, so tief. Hadamard-Basis, Raster im Raum. Matrix B dreht das Muster kaum. Konvolution im Licht so leicht. Konturen erscheinen, die Wahrheit zeigt. So einfach, so frei, Mathematik macht uns neu. Ein Filter im Licht, die Wahrheit spricht. Blockschaltbild im Beat, DMD, DMD, Objekt, PD. Algorithmen so leicht, nur Muster, nur Mathe, nur Ritte. Energie, Ghost Protokoll, wir sehen mehr als du. Wir sind die CIA, Konturen tanzen an Loop. Algorithmus 1, Musterprojektion. Algorithmus 2, Korrelationsmessung. Algorithmus 3, Matrix-Multiplikation. Algorithmus 4, Filter im Licht. Signal to Noise, Faktor 2. Weißes Rauschen bleibt dabei. Post-Prozessing macht das Chaos groß. Doch Basiswechsel hält das Rauschen los. Lady in Linse, DMD, Objekt, Fotodiode. Blockschaltbild. Wir wählen die Basis, wir reden als Twitter. Wir menschen direkt, wir sehen Konturen. Blockschaltbild im Beat, DD, DMD, Objekt, PD. Algorithmen so leicht, nur Muster, nur Mathe, nur Energie. Ghost Protokoll, wir sehen mehr als du, wir sind die CIA. Konturen tanzen. Die Kanten sind rein, Matrix B transponiert. Das Bild entsteht, das Licht regiert. Keine Kamera, kein Objektiv. Nur Muster, nur Mathe, nur ein Motiv. Geisterbilder, digital und klar. Logarithmen zeigen, was unsichtbar war. Delay to Noise, wir zählen die Zeit. Integration, die Klarheit bleibt. Basiswechsel, wir drehen das Licht. Geisterbilder, sie sprechen nicht. Blockschaltbild im Beat, ALD, DMD, Objekt, PD. Algorithmen so leicht, nur Muster, nur Mathe, nur Energie. Ghost Protokoll, wir sehen mehr als du, wir sind die CIA. Konturen tanzen nur. Wir tanzen mit Mustern, wir tanzen mit Licht. Jede Projektion erzählt ihr das Sicht. Die Matrix sinkt, die Fotodiode spricht. Geisterbilder bleiben, sie täuschen nicht. Algorithmus 1, Musterprojektion. Algorithmus 2, Korrelationsmessung. Algorithmus 3, Matrix-Notifikation. Algorithmus 4, Filter im Leichtbild. Blockschaltbild im Beat, LD, DMD, Objekt, PD. Algorithmen so leicht.